So, Moment, hallo? Hallo? Hallo? Hallo, Bruder! Bruder! Wie geht dir? Gut, gut mir! Mohammed aus Indien! Was rufst du denn bei mir an? Mann, guck mal, ich hab mich wieder weggezählt mit Satellitenschüsseln und ich hörte deine Show zu. Ja? Das ist voll cool, Mann, ich hab sogar meine heilige Kuh mitgebracht. Deine Bonita? Meine Bonita, ich hab sogar Strapse angezogen, weil die so gerne mag. Wie geht dir denn? Was? Wie geht die denn? Die geht total gut, aber die hat total lange gebraucht auf dem Berg, du weißt, weil ich hab auf Berg Wetter empfangen, dann kann ich ISD und alles machen und dann kann ich dir zuhören, dann hab ich riesengroße Kopfhörer und dann hört die mit mir. Oh Bruder, das ist aber schön. Und betest du auch ganz oft zu unserem Gott? Natürlich bin ich ganz oft zu unserem Gott, weil der unser Gott uns immer beschützt. Er gibt mir immer frei von Arbeit, wenn ich dir zuhören will. Voll gut. Das ist aber nett von ihm. Ja, nett, weißt du, weil der Gott, der hat so eine riesengroße libanesische Fresse, weißt du? So eine große... Ja, weißt du, wie der Moment. So eine große libanesische Fresse? Genau, dein Bruder, das ist der Nigger und er heißt DJ, das ist der Gott. Und der gibt mir mal frei. Ich hab riesengroßes Mahnmal von ihm im Haus. Das ist schön, Digga. Das ist richtig schön, ne? Okay. Ja, ich wollte einfach sagen, mach gute Show, meine ganze Familie hört zu, 20 Kinder und 30 Familienmitglieder und 30 Kühe und die habe ich alle mitgenommen. Und vergiss doch nicht deine Schafe. Was? Okay, deine Schafe, die dir immer viel Ziegenmilch geben. Ja, nee, die Schafe Ziegen. Natürlich auch, genau. Ja, Ziegen. Ja, Ziegen auch, ja, ich habe so viele Ziegen, ich kann gar nicht lesen. Okay, das ist gut. Viel Spaß und ich melde mich nächste Woche wieder bei dir, ja? Du bist in einer guten Kaste, mein Bruder. Danke, danke. Okay, mach dir gut, ne? Bye. Grüße deine Frau, ja? Ja, mach ich auch. Und mein Sohn. Tschüss. Mach dir gut. Oh, schön, wenn die Inder mal wieder aus...